Hallo Chris! Nee. Ja, ich kann es doch nicht wieder herholen jetzt. Es ist doch schon im Papierkorb. Na dann los. Hallo Chris. Hallo Ricky! MMA Radio ist zurück. Jetzt? Ja, was denn? Ich kann mir richtig vorstellen, wie die ganzen Leute irgendwie in der Bahn oder so den Podcast hören und der Ohrstöpsel so rausfliegt bei dem Geschrei am Anfang. Weil so habe ich mich heute Morgen auch gefühlt, als ich so einen neuen Podcast gehört habe. Da hat der eine so unfassbar, war der übersteuert und hat ins Mikrofon geschrien. Habe ich direkt gelöscht. Der Podcast hieß? Na? AmazingNerds.de, gleich gelöscht. Genau wie Pixelburg, gleich gelöscht. Ja, Pixelburg habe ich mir heute auch angehört. Ja. Es wird nicht mein Lieblingspodcast sein. Dazu sind mir die drei Podcaster einfach zu nerdy drauf. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe nicht direkt gelöscht. Ja, ich schon. Mir noch eine zweite rigoros. Folge. Ich rigoros. Das kann ich gut nachvollziehen. Hier du geht es. Wolltest du mal Reinkarnation sagen? Nee, das lasse ich. Hier geht es um MMA, Chris, und es war ja im Endeffekt so, dass du nie aufgehört hast, großer Fan zu sein. Du hast alles geguckt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Ich glaube, du hast den Fight Pass 2-mal bestellt. Ja. Das ist richtig. Und extra ein Maxdome-Abo abgeschlossen, dass du nichts verpasst. Obendrauf, lass es auf Englisch und auf Deutsch gleichzeitig angehen nochmal laufen. Liebes UFC Universe, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Und man muss vielleicht hier ein Disclaimer vorne wegschicken. Alle, die jetzt glauben, dass es hier tiefsinnige Einblicke in die Maincard von UFC 193 gibt. Aber die hat ein sonderbares Geräusch oder war das der Stuhl? War der Stuhl. Ah, okay. Das muss man ja mal kurz ansprechen. Es wird mehr auf so einer Ebene stattfinden, wie alle MMA-Radio-Ausgaben stattfanden, nämlich schlicht, würde ich mal sagen, schlicht, oder? Schlicht und einfach. Jetzt lese ich gerade hier so ein bisschen die Card von UFC 193 und jetzt wünschte ich mir, unser Freund von YouTube, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, würde die Namen mal vorlesen. Holly Holm, Jen Drajek, da würde ich mich auch freuen. Ja. Das wird schön. Das wäre schön. Ob der das mal vorlesen würde für uns? Ob der das machen würde? Jede MMA-Radio-Ausgabe, dass er mal die Cards vorliest. Was ich viel besser finden würde, wäre, dass wir ihn in Zukunft bei 4 Ecken 2 einladen, wenn wir Live-Ausgaben machen und er muss die Aufstellung beider Mannschaften vorlesen. Toll. Das wäre schön. Wär toll. Vielleicht können wir das noch irgendwie anleihen. Ich schreibe ihm jetzt mal direkt. Ja, nach deinem Kommentar peinlich. Obwohl, nee, der wird drauf reagieren. Peinlich kann er eh nicht richtig lesen. Nee, da schreibt er wieder, da war ich erkältet. Genau, macht aber nichts. Schreibt da noch mit dazu. Ihr Kanal, ja. Chris, ich muss dich gleich eins fragen, weil, also wir haben ja schon miteinander mal ab und zu über das Thema UFC gesprochen, aber ich habe das schon richtig mitbekommen. Dein Interesse an MMA ist praktisch komplett eingepackt. Du guckst nicht viel. Nein, ich gucke nicht viel. Das ist einfach zu viele Events, die mich völlig überkommen da immer und zu wenig Zeit. Und das gepaart mündet darin, dass ich eigentlich fast gar nicht so. Ich gucke jeden Pay-Per-View, das kann ich sagen. Und ich gucke natürlich das glorifizierendste Comeback der Mixed Martial Arts Geschichte. Benson Henderson kann wieder gucken und steigt in Taipei in den Ring Octagon. Ja, du weißt das. Also da merkt man gleich wieder hier, jeder Fakt wurde von dir vorher nochmal analysiert und jetzt wird er rausgehauen. So sieht es nämlich mal aus. Ja, also ist es so, dass du jetzt gar nicht. Nee, du hast ja gesagt, die Pay-Per-Views ziehst du dir rein, die Main-Cards. Ja, die gucke ich mir. Die Main-Cards gucke ich mir an. Aber mehr so im Schnelldurchlauf, vermute ich. Ja. Nee, ich kann das ja nachvollziehen, dass einer sagt, das ist mir zu viel. Das habe ich mir nämlich neulich auch mal gedacht. Diese Überflutung der Fans mit dem Hintergedanken, wir wollen dich so sehr an unser Produkt binden, dass du nichts anderes mehr gucken kannst. Ja. Das geht immer nach hinten los. Ja. Das geht immer nach hinten los. Und ich habe das Gefühl, dass die UFC das übrigens verstanden hat. Und wie kommst du darauf? Naja, sie haben dieses Jahr die Events zurückgefahren. Es sind weniger als letztes Jahr. Ja. Jetzt war ja am Wochenende... Obwohl es weniger schwere Verletzungen gibt, ne, habe ich so gefühlt mitbekommen. Es sind noch nie so viele Co-Main-Events ausgefallen wie in diesem Jahr. Also, siehst du, sag ich doch. Relativ. Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Die ja, aber wir hatten noch mal eine Phase, da sind doch die Top 3 Kämpfe von irgendeinem Pay-Per-View weggebrochen. So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber die Main-Events haben dieses Jahr relativ gut ja, uns über die Zeit bringen können. Oder sagen wir mal so, es sind wenig Leute ausgefallen, die im Main-Event kämpfen sollen. Es sind auch einige gewesen, aber gefühlt, ich müsste es jetzt natürlich nachschlagen, aber gefühlt nicht so schlimm wie letztes Jahr. Wobei natürlich hier Conor McGregor gegen Jose Aldo ist ausgefallen. Das war einer der größten Kämpfe in diesem Jahr. Und der größte, das war der größte Kampf. Brauchen wir gar nicht rumlamentieren. Naja, ich dachte, Ben mit diesem Anderson großartigen Viral-Kram am Anfang mit dem Lied da, mit, wo die beiden Gangs sich bebettelt haben, das war doch so geil. Ja, das stimmt. Und dann das bricht die so ganze... absichtlich, 100%. Und dann bricht die Schose weg. Ja, aber gibt's ja nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr, ne? Gibt's denn... Naja, man könnte auch sagen im Dezember. Es ist jetzt die Frage, wie man den Kalender liest. Ja, Maya-Kalender, ja. Ich lasse dir das jetzt einfach mal offen. Ob das ich wusste nicht, ist. Dass der im Dezember ist, sonst hätte ich ja nicht gesagt. Ja, ich weiß. Ist das schon mal 94 oder wie? Ja, ja, 94. Ach, das gucke ich ja. The next one, sozusagen. Oh, ich glaub, am 12. Wo findet das statt? In Las Vegas? Diese elendige Las Vegas-Diskussion. Okay. Ich verstehe sie ja nicht ganz. Nee, mit dem Geld. Chris, du wirst überrascht sein. Es ist soweit. Dorsten. UFC 94 in Dorsten. Ja? Nee, Las Vegas, du hast recht. Ich will endlich, ich hasse irgendwie dieses MGM Grand. Ich möchte eine neue Bude haben. Ja. Die wirkt so alt und scheiße. Ab April gibt es die neue große Arena in Las Vegas und die UFC möchte sich übrigens die Namensrechte sichern lassen. Wer möchte was? Die UFC möchte sich die Namensrechte an dieser neuen Arena sichern lassen. Ja, wo kommen wir denn da hin? So, dass die Arena dann UFC Arena heißt. Ja, und wie sieht's aus? Das kann ich dir nicht sagen, aber es macht für mich halt überhaupt keinen Sinn. Also, nee, es macht für Las Vegas überhaupt keinen Sinn. Was ist denn, wenn dann da Celine Dion und Britney Spears mal auftreten? Die können doch dann, nee, wie sieht denn das aus in der UFC Arena? Celine Dion, meinst du? Celine Dion, ja. Also, das Ronda Rousey. Ronda Rousey und Celine Dion in der UFC Arena. Ja, keine Ahnung. Aber wir hatten so ein schönes Lied in diesen Sendungen und du musstest wieder technisch verhauen. Mal wieder. Wie? Das fällt mir jetzt erst auf. Letzten Samstag, ja, als dein Bild explodiert ist. Ja, aber da lag es ja nicht an mir, sondern an der Kamera. Nee. Naja, das ist doch gar kein Grund. Das ist in erster Linie kein Grund, aber ein Hindernis. Geht die jetzt eigentlich wieder, die Apple-Kamera? Ich habe es gestern ausprobiert und da ging sie wieder. Naja. Also was da nun los war, das ist für mich ganz schwer einzuschätzen. Für mich, ja, das glaube ich gerne. Ja, also Fakt ist... The Preacher's Daughter. Du hattest jetzt nicht so viel Bock auf UFC in den letzten Monaten, aber diese Karte... Ich weiß jetzt gar nicht, warum du das auf so eine sentimentale Ebene runterbrichst. Wir machen jetzt einfach hier schön, sprechen über 193 Bums aus Nikolaus. Ich wollte auf folgende Frage einleiten. Ja. Diese Karte hat dich aber irgendwie angesprochen. Warum? Wegen Ronda Rousey, da bin ich doch ganz klar Mainstream. Nur Ronda oder auch diese natürlich, Größe, ich habe hier gerade, da ist doch nur Scheiße dabei. Naja, aber die Größe markant des... Guck mal, markant gegen Silva, war, das war doch 2013 oder so im Dezember, sowas war das, ne? Das erste? Haben wir sogar eine Fight-Ausgabe gemacht. Haben wir sogar eine Fight-Ausgabe gemacht, war einer der größten Heavyweight-Fights überhaupt in der Geschichte dieses Sports. Dieses ganze Ding basiert ja nur auf dem ersten Kampf und das wird eine Enttäuschung, 100 pro. Das wird nicht wieder so ein Slugfest. Beide sind älter geworden. Ich glaube, Silva ist nach seinem Drogenkram ein bisschen anders jetzt als früher, oder? Ja, ja, da kriegt so richtig nichts gebacken. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, hat er seinen letzten Kampf eigentlich gewonnen oder verloren? Muss ich mir hier nachschlagen. Ja, er hat ihn gewonnen gegen Soa Polaili. Ja, gegen Sopolaili, gegen den alten Tanzbären, da gewinne ich auch noch. ist schon so. Davor gegen Frank. Wollten wir ihn sehen, ich haben übrigens. Er ist ja tot, ne? Wer? Sopolaili. Echt? Ist der heute im Alter von 96 Jahren gestorben? War das der? Raucherbein. Ja, ja, das, ja, stimmt. Mir ist es auch untergekommen. Nee, ich gebe dir recht, dass dieser, was ist das dann? Co-Main-Event, also dieser dritte Kampf von oben gesehen, jetzt für uns vielleicht nicht der allergeilste Shit ist, aber für die Aussies natürlich schon, weil Mark Hunt mit auf der Karte steht. Ich könnte mir vorstellen. Er wird auch gewinnen. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, ist halt wahrscheinlich fast schon unrelevant, aber andererseits in der Heavyweight Division reichen ja im Endeffekt zwei Siege aus, um direkt um den Titel mitkämpfen zu können. Und natürlich dann Jędrzejczyk gegen Latenoir, die Französin wird es wahrscheinlich, Kanadierin oder sowas wird es dann wahrscheinlich sein, habe ich noch nie gesehen. Aber Jędrzejczyk hat für mich schon so leicht den Nimbus eines Mighty Mouse und Ronda Rouseys. Diese Unbesiegbarkeit. Ja, also. Ja, ja. Ich dachte, weil bei Demetrius Johnson bin ich ganz kurz mal zusammengezuckt, weil das ist für mich der Inbegriff von Ödnis. Nee, von Scheiße. Ja, so wollte ich es nicht ausdrücken. Aber es ist absolut richtig. Der gewinnt halt den Kampf, ja, super. Jetzt pass mal auf, ich wollte jetzt aber nochmal darauf zurück mit Ronda Rousey. Also das heißt, für dich ist das eigentlich eine klassische Boxercard, wie früher. Da gibt es halt einen Kampf, der uns interessiert hat und der Rest war uns eigentlich wurscht. Eine ganz klassische Boxercard. Das ist das größte, da haben wir schon mal vor ein paar Wochen drüber geredet, das ist das größte UFC-Event aller Zeiten. Ne? Ich glaube, die größte Crowd, oder? Mhm, ja. Und du hast die beiden Main-Events, sind zwei Damen-Tänze. Mhm. Und da habe ich zu dir gesagt, na, ob das nicht den einen oder anderen chauvinistischen Herren im Roster widerspricht oder missfällt. Da hast du gesagt, das dürfte denen doch scheißegal sein, die sollen stolz darauf sein. Das glaube ich nicht. Man muss ja dazu sagen, dass der eigentliche Main-Event ausgefallen ist. Also, was war der? Es war ja eigentlich geplant, dass Carlos Condit einen Titelkampf bekommt und zwar gegen Ronda Rousey. Ronda Rousey, genau. Ich komme nicht auf den Namen, das gibt's ja gar nicht. Robbie Lawler, gegen Robbie Lawler. Und dann hat sich ja Robbie Lawler verletzt und jetzt hat man praktisch einfach die Cards von UFC 195, also die Main-Events von UFC 195 mit 193 getauscht. Und so kam es überhaupt erst dazu. Aber aus meiner Sicht macht das sogar relativ viel Sinn, weil ich glaube, dass der Kampf oder nicht explizit der Kampf, sondern Ronda Rousey mehr Leute anlocken wird als Carlos Condit gegen Lawler. Diese Denkaufgabe brauchst du dir gar nicht stellen, weil kein anderer Mixed Martial Artist mehr anlockt als Ronda Rousey. Aktuell würde ich das so... Ja, auch wenn John Jones wiederkommt. Na, John Jones ist ja nicht der absolut riesen Draw für die UFC. Genau, ja, das meine ich auch. Das ist halt nur der Beste. Ja, genau. Das ist halt einer der, ja, sag ich mal, interessantesten Kämpfer. Das ist halt, also John Jones Kämpfe zu gucken, ist echt ein Spektakel. Also einfach, weil die Qualität, die der da in den Oktagon bringt. Und bei Ronda Rousey habe ich immer das Gefühl, okay, die ist schon sehr, sehr, sehr gut, aber die anderen Mädels, die sind halt gefühlt noch 10, 15 Jahre hinter Ronda so vom Leistungsstand her. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du mal bei sowas wie Olympische Spiele mitgespielt hast, sozusagen. Oder, das gibt's ja nicht jedes Mal, dieses Dreckstelefon. Ja, hallo? Ja, Melli ist da, aber ich mache gerade wieder eine Sendung. Ja, Melli! Es ist unfassbar. Ja. Es gibt keinen Podcast, wo nicht jemand anruft. Es hat das Telefon geschellt. Bitte. Ja. Mach einfach die Tür zu, wenn du telefonieren willst. Es ist keine Telefonzelle hier. Los. Also. Ja, John Jones ist cool. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. So, jetzt viel Gelaber. Jetzt können wir hier mal über den Kampf reden. Prinzipiell, klar, Ronda Rousey wird diesen Kampf gewinnen. Chris, da wirst du mir recht geben. Ja, das ist natürlich so eine Paarung, die man außerordentlich gut vermarkten kann. Denn Holly Holm, so das, was ich mitbekommen habe, ist ja eine überaus begabte Boxerin. Richtig, 19-fache Weltmeisterin. Ronda Rousey, keine gute Boxerin. Das alleine, da muss man nicht so eine gute. Sie hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren exorbitant verbessert, aber wahrscheinlich keine 19-fache Weltmeisterin. Wobei es da ja schon Gerüchte gibt, dass Ronda Rousey nach ihrem, nach ihrer MMA-Karriere vielleicht in den Boxsport wechseln könnte. Ach so ein Quatsch, die soll Pornos drehen. Gibt's ja. Was? Also nicht mit dieser Ronda, aber es gibt so eine alte, die praktisch Ronda Rousey verkörpert. Die heißt Ronda Arouse Me. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du nochmal auf Twitter verfickt, ne? Nee, das haben wir zusammen auf YouPorn geguckt. Ja, also Fakt ist, aber prinzipiell gehst du auch davon aus, wenn alles normal läuft, gewinnt Ronda Rousey diesen Kampf. Ich kann extrem wenig über Holly Holm sagen. Ich kann nur das sagen, weil die war ja noch nicht so lange in der UFC, ne? Ja, ich wollte damit nur deswegen einleiten, also ich habe deswegen diese Einleitung gewählt, weil das macht jetzt wenig Sinn, so zu tun, als wäre das ein wahnsinnig spannender Kampf. Aber es gibt ein paar Parameter, die dazu führen könnten, dass es... Was war ich los? Ja, es ist, entweder ruft jemand an oder ein Kind singt. So ist das hier in der Kasse. Auf jeden Fall... Ist es so, dass wenn man im ersten Moment drauf blickt, Ronda Rousey der klare Favorit ist, dann würde ich auch sofort unterschreiben, sie sollte diesen Kampf gewinnen. Aber es gibt ein paar Punkte, die mich da ein bisschen stutzig machen. Zum einen ist das, dass Holly Holm etwas beherrscht, was wir so noch nie gegen Ronda Rousey gesehen haben, nämlich einen Gegner auf Distanz halten mit Jabs und einfach nicht also direkt in den Gegner gehen, sondern halt immer so eine gewisse Distanz zum Gegner aufbauen und dann halt, das, wie gesagt, mit guten Boxen. Mit da ist jeder gut beraten, eine gewisse Distanz zu Ronda Rousey aufzubauen. Richtig. Ich denke mir aber, dass es bestimmt schon dem einen oder anderen Trainer aufgefallen ist, dass Ronda Rousey wie eine Maschine nach vorne marschiert. Und dann ja, werden diverse Trainer auch schon mal gesagt haben, hey Mädel, fahr mal einen Gang zurück und versuch Ronda Rousey ein bisschen mehr kommen zu lassen und sie ja so auf Distanz zu halten. Aber das hat ja noch nie funktioniert. Nee. Aber bei Holly Holm, die hat natürlich den Vorteil, dass sie wahnsinnig geil boxen kann. Und hat auch lange Arme, ne? Es sieht also auf dem Bild auf jeden Fall so aus, ja. Was ist denn hier die Reichweite? Sieht man das irgendwo? Das sieht man gar nicht. Reach. Ja, 69. Naja, gut, naja. Das ist auch nur ein Kilometer ein weniger als Ronda Rousey, ja. Ja, aber da könnte ich mir jetzt vielleicht dann noch was versprechen, dass Holly Holm da eine so gute Qualität hat, dass das ein Problem darstellen könnte für Ronda Rousey. Man darf auch nicht vergessen, dass Ronda Rousey ganz häufig getroffen wird in ihren Kämpfen. Also sie geht da relativ angstlos in die Offensive und fängt sich auch oft eine. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn du da gegen eine perfekte Boxerin kämpfst, ja, es geht ja nicht darum, wie stark jemand schlägt, sondern wie präzise jemand schlägt. Ja. Das könnte auch nochmal mit reinspielen. Ja? Das könnte auch nochmal sein, dass das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Was ich aber insgesamt viel bemerkenswerter finde, ist, was im Vorfeld sich in Ronda Rouseys Camp alles abgespielt hat. Das ging ja, also wenn man mal ganz vorne anfangen will, ging es ja schon damit los, dass ihr Kampf von Januar auf November vorverlegt wurde. Ist jetzt, wenn das die einzige Unebenheit, sage ich jetzt mal, im Vorfeld zu ihrem Kampf gewesen wäre, mit Sicherheit nicht weiter der Rede wert. Aber dennoch ist es doch mal eine andere Sache, ob ich jetzt 2 Monate früher kämpfe und relativ kurz nach einem Main Event in Brasilien dann schon wieder in den Oktagon steigen muss. So. Da wurden richtig Flocken locker gemacht, sage ich dir. Richtig. Das denke ich auch. Ja. Und für sie ist es halt auch prestigeträchtig, dass sie so ein riesen Event Main Event darf. Natürlich. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. So, damit ging es los. Dann kam der nächste Hammer. Plötzlich stellt sich heraus, Ronda Rousey, die sich offen und ziemlich lautstark und auch zu Recht gegen Gewalt gegenüber Frauen, vor allem natürlich dann im Beziehungsverhältnis, also wenn der Mann seine Alte prügelt. Sie hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen und hat Floyd Money Mayweather immer wieder kritisiert und ihren Senf dazu gegeben, wie der sich verhält gegenüber Frauen. Ja, plötzlich kommt heraus, Ronda Rousey ist mit einem Typen zusammen, dem zumindest mal unterstellt wird, er habe seine Ex-Frau, kann man schon fast sagen, ordentlich verprügelt. So. Matt Matrione, ne, oder? Nee, es ist Travis Brown. Travis Brown, die stimmt. Ja. Ach nee, Matt Mitrione hat nur mit ihr gefickt, ne? Nee, das war Brandon Sharp. Brandon Sharp, genau. Ja. Habe ich den auf Matt Mitrione. Ja, Brandon Sharp und Matt Mitrione haben A, mal gegeneinander gekämpft und sind B, ganz gute Freunde. Siehste? Also irgendwo schließt sich der Kreis. So, ja. Dann, wie gesagt, sieht scheiße aus, da schließt sich auch auf der Kreis, so, des Lebens. Das ist grundsätzlich so, ja. Da spielt sich im Endeffekt alles ab. Man bräuchte eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur ein Scheißhaus. Man könnte alles auf dem Scheißhaus machen, was wichtig ist. Ja, absolut. Ja, vielleicht denke ich da nochmal komplett neu über diese Katzensituation nach. Wieso? Dass ich einfach nur so ein Dixie-Klo hier auf dem Balkon stelle. Sag mal, das mit der Katze, das kann nicht sein. Wieso denn? Was ist denn das Problem mit der Katze? Das ist ein dämonisches Teufelswesen. Wieso denn? Weil die dir ins Gesicht lügen. Ja, aber das bin und wenn ich gewohnt, mit zwei Frauen zusammen. Und wenn die kein Kind Katjes kriegen, dann schneiden die dir im Schlaf die Kehle auf und fressen deine Eingeweide. Aber kann es nicht, es kann doch keinen schöneren Tod geben, als von einem Plüschtier ermordet zu werden. Ein Plüschtier? Naja. Die ist total flauschig. Ja. Hast du die schon mal angepackt? Ja, ich war gestern da und habe mich mit ihr unterhalten. Mit Dreck gesuhlt. Wie das Katzen so machen, haben wir uns am Arsch beschnuppert und dann die Poperze abgelenkt gegenseitig. Aber hast du denn mit ihr mal so ein bisschen dich unterhalten, wie das jetzt läuft? Ja, aber es ist eher ein stiller Zeitgenosse. Ich glaube, die liest viel. Ja. Mr. Soprano ist es, ne? Ist ein Denker, absolut. Ist das jetzt der Name jetzt durch? Also, Offiziell noch nicht, aber jeder nennt ihn schon Mr. Soprano. Jeder und heißt? Es gibt halt noch Olaf als Reservename, sage ich jetzt mal. Aber von Frozen oder was? Natürlich. Ich versuche auch ihr die ganze Zeit klarzumachen, hey, die Katze wird 15 Jahre alt. Und was glaubst du, wie blöd sich die Leute vorkommen, die vor 15 Jahren ihre Katze Pocahontas genannt haben? Ist doch so. Ja, oder Gabi. Ja, deswegen Soprano, Mr. Soprano, das ist der Name und das ist, finde ich, auch ein angebrachter Name für einen Kater. Meinst du nicht James Gandolfini dann richtig so? Nee, das ist mir zu viel Name. Mr. Gandolfini würde ich auch nicht so schlecht finden. Mr. Gandolfini, das ist ja auch schön. Mr. Gandolfini, kommst du? Ja, hier geht gerade die Welt unter im Raum Hannover. Das ist ja Platzregen. Stell dir mal vor, das würde am Samstag in Melbourne passieren. Ist das ein überdachtes Oktagon, ne? Ja, das wird, denke ich mal, schon überdacht sein. Aber die Frage ist, ob die Zuschauer und die dann im Innenraum sitzen. Gucken wir jetzt mal die Halle an. Wie sieht denn die Bude aus? Ja, sieht groß aus. Ich wollte jetzt noch sagen, was sonst noch so wie passiert ist. Wie groß ist es denn? Nun schreib doch nicht. Ich glaube, 74.000 Leute passen da rein. 74? Normal oder ich wie? Glaube, das ist die UFC-Bestuhlung. Ach so, wie heißt die Bude? Ernst-Thälmann-Sporthalle. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wo ist es denn? In Sydney? Ach so, in Melbourne. In Melbourne ist das. Im Zweifel immer O2-Arena. ja, genau. Oder World. Wenn es nicht O2-Arena ist, dann ist es die World. Aber du hast jetzt mitbekommen, Ronda Rousey, also mit Travis Brown, der angeblich seine Frau geschlagen haben soll. Das Ganze hat sich jetzt wahrscheinlich dann doch als Fehler herausgestellt, aber immerhin gibt es diese Gerüchte, ja, ist nicht besonders toll. So, das war der nächste Punkt. Daraus resultierte ein Conference Call, oder anders, in einem Conference Call resultierte eine Frage daraus. Ein Reporter wollte wissen, wie das jetzt eigentlich ist mit Ronda Rousey und Travis Brown. Also im Endeffekt hat er halt eine Frage zu ihrer Beziehung stellen wollen. Und Ronda Rousey hat bei diesem Conference Call einfach den Hörer aufgelegt. Ist die geil. Und da habe ich mir schon so gedacht, okay, das ist jetzt nicht unbedingt üblich. Vor allem nicht für Ronda Rousey. Die ist eigentlich relativ tough und kann auch viel ab. Und teilt dann auch gerne mal aus, wenn du eine dumme Frage stellst. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für sie, dass sie so reagiert. Also sprich, da hast du den nächsten Punkt, der sie so ein bisschen in diesem Camp aus der Ruhe bringt. Ihre beste Freundin und Trainingspartnerin, Marina Shafir, hat in einem Interview gesagt, ey Leute, wenn ihr wüsstet, was wir alles in diversen Trainingscamps erlebt haben, dann würdet ihr verstehen, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen bezüglich den ganzen, man muss ja fast so sagen, bezüglich der ganzen schmutzigen Wäsche, die aktuell gewaschen wird und über die ganze Geschichte mit Travis Brown. Das ist wirklich das kleinste Problem, was wir jemals hatten. Was will die denn mit dem? Das gibt's doch gar nicht. Das kann ich auch nicht verstehen mit dem Hampelmann, aber ist halt so. Es sieht so aus, als wenn du die Bude zukurbeln kannst. Wieso? Ja, wie, was, wieso? Welche Bude zukurbeln kannst? In Melbourne. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ich bin da schon wieder ganz woanders gedanklich, Chris. Ja, aber man muss doch hier... Na gut, das ist ja schön. Ich kann das jetzt gerade nur nicht angucken. Ich habe immer Angst, dass die Aufnahme dann wieder abreißt. Ja. Jetzt pass auf, jetzt haben wir also schon die zwei Punkte. Dann kam ja die Sache auf mit Ronda Rouseys Mutter, die sich einfach mal hingestellt hat und gesagt hat, also dieser Edmund Tavardian, der Trainer von Ronda Rousey, ist echt ein Wichser. Ja. Der geht mir tierisch auf die Nüsse, den würde ich niemals grüßen. Wenn es nicht strafbar wäre, würde ich den töten. Und das ist der letzte Arsch und profitiert zwar von Ronda, aber Ronda war schon gut, bevor sie in den Gym gegangen ist. Er hat sich respektlos gegenüber Ronda verhalten. Also sie hat richtig vom Leder gezogen gegenüber diesen Typen. Ich glaube, wenn sie das intern gemacht hätte, also sprich mit ihrer Tochter persönlich geredet hätte, was sie ja im Vorfeld bestimmt auch schon mal getan hat, allein das würde ich schon irgendwie merkwürdig finden. Mhm. Ja? Aber dann auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen, kurz bevor deine Tochter einen Weltmeisterschaftskampf bei einem UFC-Event hat, das einen Zuschauerrekord brechen soll, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Sau dumm ist das. Ja, entweder ist es sau dumm oder ich habe mir ja auch überlegt, vielleicht ist es auch so eine Art Wachrütteln. Weißt du, also weil, was muss passieren, dass du als Mutter diesen Weg gehst? Weißt du, dass du an die Öffentlichkeit gehst, ich meine, die ist nicht doof, die wird auch wissen, was da draus resultiert, wenn sie so ein Interview gibt. Mhm. Also das ist der nächste Punkt, der das ganze Ding da ins Wanken bringt aktuell aus meiner Sicht. Man muss auch noch dazu sagen, Ronda Rouseys Mutter hat sich auch noch zu Travis Brown geäußert. Und ich dachte, er wurde positiv auf TRT getestet. Das könnte ich mir bei der definitiv vorstellen. Ja. Also die hat einen höheren TRT-Level als Vitor Belfort, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So wie die abgeht. Auf jeden Fall hat sie noch so gesagt, hey Ronda, wenn alle deine Freunde und deine Familie deinen Freund scheiße finden, dann solltest du dir mal überlegen, ob es vielleicht nicht einen Grund gibt, den scheiße zu finden. Auch nochmal so ein Punkt. Ja, einfach mal so im Trainingscamp rausgehauen, den Satz. Boah. Und jetzt kommt der nächste Hammer. Letzte Woche wurde bekannt, dass Edmund Trevelyans Gym offensichtlich Insolvenz anmelden musste, weil der, wenn ich das richtig verstanden habe, Steuern nicht bezahlt hat und einen Haufen Kohle jetzt dem Staat schuldet, das er nicht aufbringen kann und der Gym an und für sich auch wohl nicht so gut läuft, wo man sich auch fragt, wie kann das eigentlich sein? Du trainierst die erfolgreichste MMA-Kämpferin, / MMA-Kämpfer, die es jemals gab. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt immer mehr die Gerüchte, dass Ronda Rousey nach diesem Kampf das Camp wechseln wird. Und wohin? Da habe ich jetzt persönlich noch nichts gehört. Das heißt nur, dass da wohl ja nicht mehr so rund alles laufen soll. Dafür spricht, dass Rondas Trainingspartnerinnen und Freundinnen, hier diese Four Horsewomen-Scheiße, dass die ja auch alle schon abgehauen sind. Die sind weg? Die sind weg, ja. Wo sind die? Die trainieren mit, wer ist denn der Große hier? Josh. Detlef Steves. Detlef Steves, genau. Ja, und Ulf vom Big Brother Haus zusammen. Ja, ja, guck mal. Die haben jetzt alle so einen Pfeil oben rein rasiert und stehen jetzt hier bei dem Kölner Puffprinzen da immer an. Das ist der nochmal, der Ampelmann da, der mit den weißen schulterlangen Haaren. Ja. Der ja, aber also, die sind alle in einem Gym oder was? Ja, die sind alle in einem Gym. Ja, dann wird ja Ronda dann wohl auch hin, oder nicht? Das kann ich dir so nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Ronda Rousey ja, wahrscheinlich umgarnt wird, sollte es. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Sollte es da irgendwie Konkreteres geben. Also, aber sie muss ja zu einem Gym oder zu einem Coach gehen, die einen guten Striking-Coach haben, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also, mein Rest braucht sie ja im Prinzip nicht. Insgesamt muss es passen. Das muss einfach ein gutes Gym sein. Das kann sein, dass sie, was weiß ich, warum zum Beispiel nicht zu TriStar nach Montreal? Weißt du, da hast du einen der besten Coaches. Oder da, wo CM Punk trainiert, auch ein super Gym. Es gibt viele UFOs-Sport. Genau, absolut. Es gibt viele geile Gyms. Das ist nicht das Problem. Ich wollte noch sagen, die zwei anderen Mädels trainieren inzwischen bei Josh Barnett. Jetzt habe ich den Namen rausgefunden. Nee, da würde ich nicht hin. Ja, normal geht man da auch nicht hin, aber ich glaube, manchmal hast du auch keine andere Wahl. Also Fakt ist, es passiert hier schon sehr, sehr viel im Vorfeld zu einem so wichtigen Kampf. Ja, richtig. Allerdings hat Ronda Rousey auch mal, Mann, das gibt es doch gar nicht, dieses Kind. Hat Ronda Rousey im Vorfeld auch mal gesagt, dass sie immer noch besser wird, wenn es nicht so richtig rund läuft in ihrem Kampf. Aha. Ja, aber dennoch, mir ist das zu viel Ablenkung auf oder in ihrem Leben. Also das ist der einzige Punkt, warum ich jetzt hier nicht zum Beispiel all in gehen würde und sagen würde, Ronda Rousey gewinnt diesen Kampf auf jeden Fall. Es wirkt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich erinnere dich mal, ich weiß nicht, ob du Boxen früher geguckt hast, Mike Tyson, als der nach Japan geschifft wurde und dann gegen Lester, wie hieß der nochmal? Wie hieß denn der nochmal, der Vogel? Überraschend verloren hat. Muss ich auch mal kurz nachgoogeln, wie der hieß. Weißt du das noch, wie der hieß? Nee. Was ja geil. Buster Douglas hieß der. Buster Douglas? Na, gegen den hat Mike Tyson damals völlig überraschend in Japan verloren. Das war auch so eine Nummer, wir bringen Tyson nach Japan. Ja. Da kann er ein bisschen Kohle einspielen. Wir geben ihm einen Gegner, den er eigentlich ganz okay besiegen könnte, sag ich mal so. Also es ist ja immer schwer zu sagen in einem derartigen Sport, dass du jemanden ohne Probleme besiegst, aber ja, Buster Douglas war mit Sicherheit ein Gegner, der für Mike Tyson zur damaligen Zeit gut schlagbar war. Aber dennoch lief halt so viel schief in Mike Tysons Leben. Und dass es dann dazu gekommen ist, dass er diesen Kampf verloren hat. Und danach ging es ja insgesamt auch so ein bisschen abwärts. Das ist ja eine tolle Parallele. Beide, da war Tyson wahrscheinlich auch am Zenit, ne? Ja, kann man so sagen. Ronda auch, obwohl die erst 28 ist. Boah, das wär's ja. Der Fall der Ronda. Also ich gehe nicht davon aus, dass Ronda Rousey diesen Kampf verliert. Ich gehe aber nicht davon aus und ich wäre wahnsinnig überrascht, wenn sie diesen Kampf auch so nach 20, 30 Sekunden bereits gewinnt. Ich kann jetzt nicht sagen, das geht bis in die fünfte Runde oder so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Holly Holm nicht so blöd sein wird wie zum Beispiel Kat Zingano und direkt auf Ronda Rousey zurennen wird wie eine Geisteskranke. Also ich finde diesen Kampf wirklich wahnsinnig interessant. Ich gehe nicht davon aus, dass Ronda diesen Kampf verliert, aber dennoch wäre ich jetzt nicht völlig überrascht, wenn am Ende ein riesen Upset zu Buche steht. Denn ich erinnere dich, im Vorfeld zum Kampf Hannon Burrow gegen TJ Dillashaw war uns auch allen klar, dass Hannon Burrow diesen Kampf gewinnt. Gleiches kann man sagen, damals Matt Serra gegen GSP, da haben auch alle gesagt, natürlich gewinnt GSP diesen Kampf. Zack, verlierst du gegen Matt Serra. Es gab schon so oft. Oder, wenn man mal ehrlich ist, der letzte Kampf von GSP, den hat er ja auch verloren. Ja, gegen Johnny Hendricks, aber gegen Johnny Hendricks. Da war es ja wenigstens so, dass man im Vorfeld Johnny Hendricks ernst genommen hat und schon wusste, dass es eine schwere Aufgabe wird. Aber es gab schon so viele Upsets und irgendwie hat man das Gefühl, jeder verliert irgendwann mal. Und Das gibt noch einen Punkt, den man vielleicht ganz kurz ansprechen muss. Holly Holm hat tierisches Nervenflattern immer. Es ist extrem aufgefallen in ihren ersten Kämpfen in der UFC. Da hat sie wirklich richtig gezittert. Man hat das richtig gesehen, wie die gezittert hat, die Arme, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn du da vor 75.000 Menschen deinen größten Kampf deines Lebens bestreiten musst, ob das dich nicht auch ganz schön fertig macht. Wenn sie damit wirklich ein Problem hat, ist das natürlich schon heftig. Der wichtigste Kampf ihrer Karriere vor der größten Crowd ihrer Karriere. Eieiei. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie gegen die anderen Gegner so hoch favorisiert war, weißt du, dass du eigentlich nur verlieren kannst. Selbst wenn du gewinnst, ja, klar gewinnt sie gegen die XY. Deswegen, das kann natürlich auch noch sein, dass das noch mit reinspielt, dass du dann noch aufgeregter bist, weil natürlich die Erwartungen an Holly Holm so extrem hoch waren. Es hieß ja schon vor 2 Jahren, also wenn eine Ronda Rousey besiegt oder eine Ronda Rousey besiegen kann, dann ist es Holly. Und wenn du mit diesen Vorschusslorbeeren dann auf einmal in den Oktagon steigen musst, das kann dich schon ein bisschen abfacken. Ich denke trotzdem, dass Ronda gewinnen wird, aber ich finde den Kampf wahnsinnig interessant. Geht's dir nicht auch so? Ich finde den auch sehr, sehr interessant, wie ich schon sagte. Dass man konstruiert sich das natürlich immer schön im Kopf, aber ich bin gespannt, wenn Ronda mal richtig eine verpasst bekommt, auch wenn sie viel einstecken kann, von der 19-fachen Weltmeisterin, das sitzt bestimmt schon richtig. Das ist auch noch eine Frage, ja, die man sich stellen kann. Was ist eigentlich, wenn Ronda Rousey mal so sie hatte ja noch nie die Situation in dem Kampf, dass sie einfach mal zurückweichen. Gegen Betschko her hat sie am Anfang mal einkassiert, ne? Ja, aber das hat sie ja offensichtlich nicht interessiert. Nö, so einfach weitermarschiert. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Entweder kann sie wirklich gut was wegstecken oder Betschko her, und das vermute ich, die schlägt zwar viel und von mir ist auch ganz okay stark, aber die trifft halt nicht so besonders genau. Und Conor McGregor hat das mal gut erklärt. Ja. Der hat gesagt, es ist halt wirklich wichtiger, das Ziel genau zu treffen, also die Stelle, die du treffen musst, als die Schlagkraft an sich. Deswegen siehst du auch oft so Kämpfe, weißt du, wo sie sich also stundenlang gefühlt in die Fresse hauen und keiner fällt um. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend sein. Ja, Johanna, ja, aber ich glaube abschließend, dass Ronda Rousey einiges wegstecken kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar, das ist Zwinker, Zwinker, habe ich verstanden. Ja, Johanna Jędrzejczyk gegen Valérie Le Tourneau. Ist auch hier schwierig, da Spannung aufkommen zu lassen. Le Tourneau ist bei den Buchmachern noch krasserer Außenseiter als Holly Holm im Kampf gegen Ronda Rousey. Und echt? Ja, das finde ich, das heißt schon was, oder? Wenn du auf einer Card stehst mit Ronda Rousey, aber nicht gegen sie kämpfst und dennoch ein höherer Außenseiter bist als Ronda Rouseys Gegnerin, das ist schon eine Ansage. Ich kann dir aber ein bisschen was über Valérie Le Tourneau sagen, weil da gibt es ein paar interessante Sachen. Zum einen ist sie die Partnerin von Hector Lombard, den kennst du vielleicht noch, dieses Riesenpaket da. Das ist allein schon ein Grund genug, warum man die einfach nicht vernachlässigen sollte als mögliche Siegerin in diesem Kampf. Zum anderen hat man immer bei ihr das Gefühl gehabt, ja, also in der UFC, sie kämpft jetzt hier gegen XY, aber da wird sie nicht gewinnen. Das Ding verliert sie. Also das war gegen Marina Moroso zuletzt, gegen Jessica Rucosi hat man gedacht, ja, das gewinnt die Rucosi. Gegen Elizabeth Phillips hat man das gedacht. Und sie hat sich immer irgendwie durchgesetzt. Sie hat aber auch schon herbe Niederlagen einstecken müssen gegen relativ schwache Gegnerinnen. Das spricht so ein bisschen wiederum gegen sie. Aber man kann natürlich auch sagen, sie hat sich einfach weiterentwickelt. Ja, kann man zum Beispiel auch so sehen. Ich wüsste jetzt nicht, wie sie Johanna Jędrzejczyk besiegen soll, weil es ist halt einfach was die da im Oktagon zeigt, ist phänomenal. Also gerade was Striking angeht, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Sonst nur mit Männern eigentlich zu vergleichen von der Qualität, die Johanna, ich sage jetzt nur noch Johanna, da an den Tag legt. Also das beeindruckt mich immer wieder und ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wie der Tarnot Jan Dragic gefährlich werden könnte. Vielleicht durch irgendwelche Takedowns und so, aber das hat man bei Jessica Penne auch gedacht. Das war der letzte Kampf in Berlin, wo Johanna Jan Dragic die Jessica Penne verkloppt hat. Jessica Penne. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Ja, also ich weiß nicht so richtig, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, dass Valerie Lettano da irgendwie was machen könnte, aber andererseits... Das ist doch die von mit den Nudeln, ne? Mit den Nudeln? Ja. Die kommt doch aus dieser großen, hast du das noch nicht gehört, aus dieser riesigen Barilla-Nudeldynastie. Ja, genau. Wie die Penne. Darauf? Die Penne. Ach, da bist du, also die Penne-Nudeln. Gar, haben wir hier irgendwie ein Delay in der Leitung oder was? Da kommst du ja immer nach, also aus dem letzten Podcast bringst du ja noch Sachen auf ja. einmal. Also, ja. Das versteht ja kein Mensch. Also du hast sie noch nie gesehen. Nee. Okay, hast du schon mal einen Joanna Jędrzejczyk-Kampf dir angeguckt? Warst du da ähnlich begeistert wie ich? Ja, die ist schon was Feines, du. Aber wie gesagt, die hat bisher halt zwei Kämpfe, habe ich glaube ich von ihr gesehen, keine Ahnung gegen wen. Die hat es halt komplett platt gemacht. Ja, das waren wahrscheinlich die letzten. In Deutschland zwei. Das Ding? Mhm. Und davor der Titelkampf gegen Carla Esparza. Kann sein. Ja, und da haben die auf jeden Fall beide keine Schnitte gesehen. Und ich befürchte, das wird so eine Geschichte wie Mighty Mouse und Ronda Rousey. Ja, sie hatte schon eine Gegnerin, und zwar mit Claudia Gadelha. Da war es sehr eng. Da konnte man sogar sagen, dass Claudia Gadelha diesen Kampf gewonnen hat. Es war wirklich extrem eng. Und Claudia Gadelha hat da natürlich schon so ein bisschen auf ihr Ground Game und Jiu-Jitsu gesetzt. Und das schien ihr ein bisschen Probleme zu bereiten. Aber wie es halt immer so ist, du hast Mighty Mouse gerade angesprochen, da hieß es auch immer, John Dodson ist das Kryptonit von Mighty Mouse. Und das hat man ja im letzten Kampf dann gesehen, wie das dann ausgegangen ist. Er war ja schon zweimal nicht sein Kryptonit. Ja, aber man hat halt immer schon so, man brauchte halt immer diesen Aufhänger, so muss man es eigentlich sagen. Ja, also der ist es, wenn der nochmal einen Kampf bekommt gegen Mighty Mouse, der hat sich so weiterentwickelt, pipapo, man kennt das ganze Gelaber. Meinst du, Ronda hört auf bald? Ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, ihr Ziel ist es, unbesiegt aus dieser ganzen Sache rauszugehen. Und irgendwann wiederholst du dich ja dann mit den Matchpaarungen. Genau. Also ich würde jetzt darauf setzen, vielleicht jetzt nochmal Cupcake nochmal. 2016 das Ding durchzuziehen. Gegen Cyborg diesen Kampf würde ich dann noch versuchen irgendwie zu ermöglichen, wenn ich Ronda Rousey wäre. Und dann würde ich aufhören. Ja. Cupcake würde ich auch nochmal kämpfen. Ja, aber nur, weil die geile Titten hat. Genau. Ja, also das ist der Co-Main-Event, Mark Hunt, Antonio Silva, haben wir schon drüber geredet. Da gehe ich eigentlich schwer davon aus, dass Mark Hunt diesen Kampf gewinnt. Ich glaube aber, dass der Kampf nicht so geil werden wird. Ja, Mark Hunt, glaube ich auch. Der wird zerbrechen unter seinen Vorschusslorbeeren und darunter auch, dass Antonio Silva ein Schatten seiner selbst ist. Ja, leider Gottes. Und Mark Hunt eigentlich auch. Der hat halt diese eine gute Phase so zwischen 2012 und 2014. Und nach seiner Niederlage gegen Fabricio Werdum gegen Stipe Miocic echt ganz schlecht ausgesehen. Also ja, kannst du eigentlich knicken. Dann ein alter Bekannter, Chris, Uriah Hall gegen Robert Whittaker. Ja. Uriah Hall hat sich so ein bisschen gemausert. Hast du seinen letzten Kampf gesehen? Mm-mm. Hat er einen wahnsinnigen Knockout gezeigt. Und zwar hat er Gegard Mousasi besiegt, musst du dir mal vorstellen. Ist ja kein schlechter, der gute Gegard. Nee. Aber es war auch fast schon so eine Art Lucky Punch, wenn man ganz ehrlich ist. Es war ein Treffer, der, glaube ich, so nicht eingeplant war. Es war wirklich so ein Spinning-Kick-Ding, das eigentlich auf den Körper gehen sollte, aber Gegard Mousasi hat sich in dem Moment nach unten gebückt oder geduckt und hat das Ding voll in die Fresse gekriegt. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt war, was aber im Endeffekt egal ist. Whittaker finde ich eigentlich auch immer ganz geil. Ja, der hat mich persönlich überrascht. Die letzten drei Kämpfe gewonnen und davor hat er eigentlich gar nichts gerissen. Und was heißt gar nichts gerissen, hat er zweimal verloren. Dann hat er, glaube ich, die Gewichtsklasse nicht verwechselt, sondern gewechselt. Ja. Und vielleicht auch verwechselt. Aber war am Bantamweight. Ja, ja, früher war immer am Bantamweight. Und zuletzt gute Leistungen gezeigt. Ja, das ist halt so ein Kampf, ganz ehrlich, für so eine Maincard ein bisschen dünne. Also. Ja, ja, genau. Auch der letzte Kampf hier, Struve gegen Horscholt. Was soll das denn? Weiß ich auch nicht. Also mit Whittaker kann ich noch nachvollziehen. Der ist Australier, einer der besten Australier. Aber warum man zum Beispiel nicht den Jake Matthews-Kampf? Das ist ein Typ, wenn du wirst es dir nicht angucken, weil der halt der Main Event ist von den Prelims. Aber das ist jemand, der in den nächsten Jahren auf sich aufmerksam machen könnte. Jake Matthews. Riesentalent aus meiner Sicht. Und auch Australier, schön, ja. Ja, ja, und der ist auch richtig gut. der sollte eigentlich in Dublin kämpfen und als es dann bekannt gegeben wurde, dass es ein Event gibt in Australien, in so einem Stadion, hat er sich überraschenderweise verletzt. Und ach, guck mal an. Musste dann den Kampf in Dublin absagen und kämpft jetzt gegen Akbar. Peter Sobota hat auch einen Kampf. Ja. Mensch. Also hier nochmal, wie gesagt, die Empfehlung, Jake Matthews angucken, Karl Noh gegen Peter Sobota muss man sich auch angucken. Was macht Nick Hein? Wo dreht der jetzt? Der ist er bei unter uns Japan jetzt? Oder? Gewonnen. Was hat der? Er hat letzten Japan gewonnen. Gegen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber also war es nicht so ein denkwürdiger... Nee. Das war irgend so ein Rotz. Warte mal, ich guck mal schnell nach. Ja, hier. Yusuke Kazuya. Oh, der ist doch gut. Ja. Der hat auch früher, glaube ich, bei Street Fighter mitgemacht. Das war bei Tekken. Kazuya hat bei Tekken mitgemacht. Ja, ich bin einfach kein Gamer. Aber hier, Peter Sobota, kann man sich angucken. Weil der letzte Kampf von ihm war richtig geil gegen Steve Kennedy. Das sah echt... Also, hat er ja verloren, ne? Nee, der hat gewonnen. Peter hat er nicht einen Kampf geil bestritten und dann verloren? Peter Sobota ist seit Jahren unbesiegt. Ich glaube, seit 5 Jahren unbesiegt oder seit 4 Jahren unbesiegt. Boah, das ist ja der... Ja. Der hat seitdem er in der UFC, seit seinem ersten UFC-Run... 2010 oder wann das war. Seitdem hat er alle Kämpfe gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Wurde er dann entlassen und das Ding warum? War... Zu boring. Ja, wahrscheinlich das und einfach auch nicht gut genug. Aber das Ding war ja, dass er hatte dann gegen Pavel Pavlak da in Berlin bei der Munoz Musasika, da hat er einen Kampf zwar gewonnen, aber fand ich jetzt nicht so geil. Und der Kampf dann gegen Steve Kennedy nach seiner Verletzung, also dieses Jahr dann in Berlin, der war, also da hast du so richtig gemerkt, dass, was der Typ eigentlich drauf hat, Jiu-Jitsu-mäßig und so. Und deswegen habe ich tierisch Bock auf diesen Kyle-No-Kampf. Es könnte wirklich ein Kampf zum richtigen Zeitpunkt seiner Karriere sein jetzt. Also, weil Kyle Noke ist, glaube ich, ein Gegner, den er besiegen kann, der aber einen gewissen Namen hat. Die Stimmung wird gut sein, weil Kyle Noke ist ein Australier und da auch ein relativ bekannter Kämpfer. Weißt du, ich meine, das könnte einfach eine gute Möglichkeit sein, für Peter Sobota auf sich aufmerksam zu machen. Das, hoffentlich. Ja, ich hätte Bock drauf. Ich finde ihn ja auch sympathisch, so mit seiner etwas ruhigeren Art und ist ja nicht ganz so extrovertiert wie Nick Hein. Ja, der geht mir auf den Sack. Das stimmt. Anthony soll mal herkommen. Kriegt er eine, genau. Anthony Perosh gegen Gian Villante, das könnte ein schönes Slugfest werden. Gian Villante gehört zu den Jungs um Chris Weidman, also kein schlechter, definitiv nicht. Richie Fekulik, das sind jetzt die Australier gegen Danny Martinez, My Ass, Daniel Kelly gegen Steve Montgomery. Also dann wird es echt sehr dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Den Rest, den lassen wir jetzt ja auch einfach großzügig aus, würde ich sagen. Ja. Was sagst du zur Bestätigung von EA heute? Was für eine Bestätigung? UFC 2 wurde bestätigt. Nein! Ja. Das gibt's ja nicht. Nee, hast du das noch nicht mitbekommen? Nee, das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen. Ich konsumiere keine MMA-News mehr. Ja, aber das habe ich jetzt auch eher durch Gaming-News mitbekommen. Ja, gut. Das freut mich, weil ich fand das Spiel gut. Ja, heute wurde UFC 2 vorgestellt. Zufall, frage ich dich, in der Woche, in der Ronda Rousey das größte Event in der UFC-Geschichte headline wird. Gibt wohl heute noch Bildmaterial. Das gibt's ja gar nicht. Ne? Da senden wir jetzt einfach live durch, bis das Bildmaterial veröffentlicht wird. Bis das Spiel draußen ist. Ja. Ja. Also, ja. Chris. Ja, sollte Ricky. Reichen. Ich denke auch, ja. Ich hätte zwar noch viel mehr sagen können und auch wollen, aber ich durfte einfach nicht, wie es so oft ist. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt diese Karte durchgegangen bin, ich habe gerne über die Ronda Rousey-Sache geredet, aber der Rest, den fand ich dann so öde, dass ich dann irgendwie fast schon gedacht habe, das ist ja... Sendest du jetzt eigentlich noch? Ja. Ist ja fast schon Scheiße. Verschwendung. Ja, mein Gott. Da muss man auch ein bisschen mehr machen. Eine Sache muss ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob du dieses lange Unbedded-Ding dir da angeguckt hast. Noch nicht. Da gibt es eine Szene, die ging mir sehr unter die Haut. Und zwar hat Reebok, die oft gescholtenen, aber doch eigentlich ganz netten... Ich werde ja auch von denen ausgerüstet. Das stimmt. Gerade am Schlüpper... hast du da wirklich einen schönen Dehnbaren, glaube ich, auch an gerade. Jetzt pass auf, Reebok hat sich gedacht, hey, wir machen was ganz Tolles. Ihr Fans könnt Ronda Rousey Botschaften schreiben. Ja. Und da es so viele sind, drücken... Also Twitter benutzen? Nee, weiß ich nicht, über was das für einen Dienst ging. Auf jeden Fall drucken wir das Ganze dann auf so ein Tape, also dass sie sich da immer um die Hände wickeln, weißt du, bevor die Mütze drüber kommt. Und... Das haben sie ihr überreicht. Das waren irgendwie 5 oder 6 Rollen. Haben sie in der Holzschatulle überreicht. Ah. Rhonda hat sich das dann drüber gewickelt und ist immer gelesen, was da drauf stand, und es sind Tränen ausgebrochen. Oh. Und dann kam Edmund Tyrellian und hat in seiner stoischen Art gesagt, Rhonda loves her fans and his fans. Nee, her Fans, wa? Die Fans, hat er, glaube ich, gesagt. Better Call Saul? Better Call Saul. Zweite Staffel kommt. Was du hier raushaust, ja, das ja. ist wirklich ein Ding nach dem anderen. Welche Embedded-Folge war das? Das war einfach dieses lange Ding mit knapp 44 Minuten. Ja, das, ja. Das ist nur die erste halbe Stunde, ja. die man eigentlich gucken sollte. Und welche Szene ist das? Welche Minute? Das, also, sag mal, ich führe ja kein Protokoll. Du hast mir doch bei Kommunikations-App hast du mir doch geschrieben, welche Minute das ist. Nee. Doch. Nein. Nee. Ich hab dir das noch überhaupt nicht erzählt. Natürlich, du hast gesagt, guck dir mal das Embedded an. Das habe ich gesagt, aber ich habe dir nicht gesagt, irgendwas von Ronda Rouseys Tape. Nee, du hast gesagt, guck mal, ab dieser Minute da ist schön. Nein. Ja. Das kann nicht sein, ich habe es mir erst heute angeguckt, heute Mittag. Ja. Es ist ausgeschlossen. Was macht Mark Wahlberg da? Der kämpft jetzt auch in der UFC. Der trainiert mit CM Punk zusammen und hat bald den ersten Kampf gegen Kurt Angle, der jetzt übrigens für Bellator kämpft. Echt? Ja. Ach, der stirbt doch im ersten Kampf. Das ist phänomenal. Bellator, die ganzen alten Säcke. Da kämpft auch Kimbo so Slice gegen Data, weiß gar nicht, 3000 oder 2000. Datasette? Nee, gegen so einen Irren. Da gibt es eine Doku auf Netflix, die heißt Dogfights. Kann man sich mal angucken. Mhm. Ja, es ist spektakulär, was Bellator macht. Machen wir am Wochenende was ab? Ich denke mal. Über Spekta? Ja. Bis jetzt will ich noch nicht drüber reden, weil ich den so scheiße fand. Bis jetzt ist die Welt auch noch nicht bereit für unsere Meinung über Spectre. Ich gucke bis Sonntag gucke ich noch einen dritten Hobbit. Der lief nämlich. Auch da. Weißt du, man denkt, ja. Nachdem du hier UFC 2 raushaust, dass da ja. nichts mehr geht, aber es vergehen im Endeffekt keine 3 Minuten ohne Nein. wahnsinnige Neuigkeiten. Nein. Ich traue mich wirklich nicht, diesen Podcast zu beenden. Ich schüttel sie einfach so aus dem Ärmel. Was ich viel, viel lieber wissen würde, ist, ja. gibt es diese Woche noch eine 4-Ecken-12er Ausgabe? Das frage ich dich. Mich? Das ist ein Pocho. Du, das weiß ich nicht. Das ist ein faule Scheiße, der Typ. Der wieselt sich da immer so raus. Aber ich finde, wir könnten mal so, auch zu zweit einfach. Wer, ja. je nachdem, ich muss jetzt mehr schlafen. Ich habe es jetzt hier in der Sendung gemerkt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja. Ich habe in den letzten 3 Nächten zusammen nur 13 ja. Stunden geschlafen. Das sind ja fast 9 am Tag. In den letzten 3 Nächten. Oh, das war ein Witz. Mensch, musst du auch einfach mal kumulieren. Es ist doch überhaupt nichts lustig. Mein aggressiv. Du musst mit meinen Gags auch mal kumulieren. Jetzt fängst du wieder an mit sowas. Du weißt, dass mich das immer sentimental macht. Ja, das ist wie wenn du so im Geisteskranken klassische Musik vorspielst. Ja. Ja, auf jeden Fall, mein Sprachzentrum hat sich völlig verabschiedet. Ich bin in so einer Art... Wolltest du jetzt eigentlich UFC gucken? Jetzt? Nein. Was? Ja, das. Wir haben es uns ja mal vorgenommen, oder? Ich bin am Samstag bin ich auf einem Geburtstag. Das ist ein exorbitant. Ich habe übrigens. Das ist auch am Sonntag. Ja, das heißt, ich werde auf jeden Fall bis 8 schlafen, mindestens. Wir haben doch schon gesagt, wenn wir das machen, dann gegen 13 Uhr. Jetzt halte ich doch mal fest, ich habe noch eine Pipebomb. Boah. Und zwar, ich hatte doch bei der letzten WhatsApp-Ausgabe über Benny und Jule geredet, ne? Ja. Jetzt hat er mir vorgestern geschrieben, für den 17. Dezember, hat er noch 2 Tickets. Star Wars, 19.30 Uhr, bitte. Ja, was ist jetzt daran so besonders? Ich verstehe jetzt gerade das leider nicht ganz. Die sind schon sold out bei uns in Hannover. Sold out. Ja, für immer oder was? Für den ersten Tag. Ja, aber... Also gibt's doch gar nicht, du bist ja emotional, bist du ja völlig in diese Katze fixiert. Ja, aber was hat denn das jetzt mit dem ersten Tag zu tun? Dann gehst du halt am Kinotag. Nein, das verstehst du nicht. Nee, das erklär mir das jetzt bitte mal. Was ist denn daran jetzt so besonders? Das ist ja, das ist ein menschliches Hochgefühl, am ersten Tag von Star Wars 7 reinzugehen. Wieso denn? Ich hatte keine Tickets mehr ergattern können, jetzt doch noch welche. Das verstehe ich. Da bist du zu empathielos. Nee, jetzt überlege ich gerade, ob du mich verarscht. Empathiös? Nein, wirklich. Ich freue mich, in Episode 7 am ersten Tag zu gehen. Weil, wenn du am 17. Dezember Internet benutzt, dann. Was ist denn? Ja, dann kannst du dich doch gar nicht mehr frei bewegen. Was? Sag mal, hackst jetzt oder was? Das Luke Skywalker ist auf einmal eine Frau und Han Solo ist zur dunklen Seite übergedreftet. Das ist so. Das da bist du einfach kein Trekkie. Nee, da bin du ich bist kein Trekkie wie ich. Nee, da bin ich kein Trekkie. Absolut. Ich habe auch lachen müssen, nicht weil es der Pocho gemacht hat, sondern weil ich die Nachricht so lächerlich fand, dass es eine neue Star Trek Season geben wird. Ja, oder eine neue Serie. 2017. Da habe ich mir so gedacht, ja, wen juckt's? Von mir könnt ihr auch Alf zurückbringen. Das interessiert doch keine alte Sau. Soll ich dir mal einen Gag erzählen von Pocho? Hat er mir neulich erzählt. Aber jetzt nicht, ja. Der Pocho ist der wichtigste Mann in Sachen Katzenberatung für mich. Ja, er erzählt mir einen Gag, den muss ich dir kurz nochmal erzählen. Und zwar, wenn es um seinen Borussia Mönchengladbach Herzensverein geht, er redet auch manchmal über Dick Advokat. Weißt du, wie er den nennt? Ja, den habe ich schon mal irgendwo gehört. Schön. Kann ich aber auch gar nicht oft genug hören. Ja, sag's doch noch mal bitte. Da sagt er immer, da muss ich auch mal richtig schmunzeln, wenn er das erzählt. Da sagt er immer Schwanzanwalt. Das ja, ist schön. Ist ein Brüller. Also das mit diesen Star Wars Tickets. Ich guck mal, dass ich da auch noch ein Ticket bekomme für einen, wann sagst du, 17.? Ich glaube, kann auch der 40. sein. Ja. Was ist denn jetzt gewesen? Ja, ich weiß auch nicht, dieses Star Wars Zeug, das geht mir so auf die Nüsse. Ich hoffe so sehr, dass der, weißt du, ich würde es so geil finden, wenn das der größte die größte Rickroll ever wäre. Einfach so, der Film beginnt und dann kommt so, wer macht nochmal den Film? Abrams? J.J. Abrams. Genau, Vater Abraham kommt dann so und streckt euch die Zunge raus und ist der Film vorbei. Und das in 3D. Das würde ich einfach schön finden. Das Drehbuch zur Episode 8 steht übrigens seit heute. Nein, das ist jetzt nochmal so ein Ding. Also jetzt ist es wirklich, also das gibt's doch gar nicht. Das, lass uns schnell aufhören, das artet noch völlig aus hier. Ja. Du bist so ein News-Gigant. Unomas. Das kann doch nicht wahr sein. Einen habe ich noch. Ja. Ich habe Star Wars Battlefront abbestellt. Nein! Jetzt kommst du mit das. Also das gibt's doch gar nicht. Und jetzt habe ich mir Call of Duty Black Ops 3 dafür bestellt. Oh, da muss ich noch schnell was sagen. Ja? Ich habe dir ja geschrieben, dass IGN Star Wars, Call of Duty ziemlich gut bewertet hat, mit 9,3 oder so. Polygon auch und Game Trailers hat 9,2 gegeben. Ja, jetzt halte ich mal fest. Ich habe mir ja gestern den Schwachsinn rund um Fallout 4 angeguckt. Finde ich ja ein wahnsinnig bescheuertes Spiel. Ja, total scheiße, das Spiel. Und weißt du, was IGN da vergeben hat? 36? 9,5. Und jetzt stelle ich natürlich das bei Black Ops schwer in Frage, diese 9,2. Also dieses Fallout 4, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Totaler Scheiß, das Spiel. Nichts an diesem Spiel finde ich nur ansatzweise interessant. Nee. Da hole ich mir heute Abend lieber einen runter. In diesem Sinne, Chris. Ja. Tschüss. Tschüss.